Einkommen des Alters. Alle Drums, Eddie. Wir brauchen jetzt noch mal eine kleine Verschnaufpause. Wir können uns ja mal ein bisschen helfen, Leute. Man hat mal gerade überbrücken.